Westbam mit Terminator. Der Berliner DJ hatte immer schon ein Gespür für aktuelle Trends und gilt in der Dance- und Techno-Szene mittlerweile auch als Sachverständiger in Sachen Musikgeschichte. Am Ende der 90er entdeckte Westbam den Elektro wieder. Auf dem gerade gehörten Stück wird dieser Stil der elektronischen Tanzmusik nachempfunden. Einige bezeichnen Elektro sogar als die Mutter des modernen Dance und des Techno. Die Ursprünge liegen Anfang 82, wo Dance Music gerade eine Stilkrise durchlitt. Was gab es damals in den Clubs zu hören? Disco, ein wenig Rap, Funk, Jazz. Gerade in den USA waren die Kids auf der Suche nach einem neuen Sound. Der damals noch jugendliche Africa Bambaataa fand ihn schließlich, nachdem er in New York ein Kraftwerk-Konzert sah. Er wusste, das ist der neue Sound, der allerdings noch mit anderen Elementen versehen werden musste. Und so komponierte er mit Produzent Arthur Baker Planet Rock.